Stell dir vor, du wärst im Paradies. Stell dir vor, wir wären an einem anderen Ort, wo alles ohne Probleme verläuft. Schließ deine Augen, heute brechen wir auf. Ich will hier raus und lebe meinen Traum. Wir haben so viel Kraft, denn wir sind nicht allein. Gehen zusammen durch die härtesten Zeiten. Du bist mein Bruder, dafür danke ich dir. Heute ist ein Tag, wo mein Herz erfriert. Ich hab gemerkt, tu nicht alles für Frauen. Egal was passiert, ich hab kein Vertrauen. Alles zerbricht, dass es so kommt, wusste ich nicht. Wurde geblendet für einen Augenblick. Stell dir vor, du wärst im Paradies, wo du dein Leben jeden Tag aufs Neue genießt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Über uns ist der Himmel hässlich und grau. Ja, Mann, packe, ich geh jetzt wieder auf. Komm schon, wir machen einen Schritt Richtung Paradies. Das ist das Leben, was du jeden Tag siehst. Wir werden immer wieder vom Schicksal besiegt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn du dich fragst, ob dich da draußen irgendwer liebt. Ja, so wird es sein, im Paradies, wo die Sonne immer wieder jeden Tag scheint. Also komm und lass uns davon träumen. Ich träume von einer besseren Welt, in der wir zwei nichts versäumen, wo wir leben, wie es uns gefällt. Aber sowas ist nur schwer zu erreichen, denn zwei Welten kann man nicht vergleichen. Hier wird die Armut vom Reichtum gespalten, also träum ich weiter vom Paradies. Stell dir vor, du wärst im Paradies, wo du dein Leben jeden Tag aufs Neue genießt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Über uns ist der Himmel hässlich und grau. Wir packen es an, wir nehmen es selber in die Hand und bald wird ja hören. Patte und Gray schreit das ganze Land. Wir leben unseren Traum, wir haben was erreicht. Das war nicht sehr leicht, doch wir haben es geschafft. Das ist der Beweis, MSP for life. Stell dir vor, du wärst im Paradies, wo du dein Leben jeden Tag aufs Neue genießt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Über uns ist der Himmel hässlich und grau. Stell dir vor, du wärst im Paradies, wo du dein Leben jeden Tag aufs Neue genießt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Über uns ist der Himmel hässlich und grau.